helfen Sie mir, der Podcasten. Hallo und herzlich willkommen zum 5. Podcasten, dem Podcast, in dem es um außergewöhnliche Briefe geht, die ich vor vielen Jahren mal an Großunternehmen geschrieben habe. In diesen Briefen habe ich ungewöhnliche Anfragen oder sehr extravagante Probleme, die es gilt, für das Unternehmen zu lösen. Wir hatten ja bereits in der Vergangenheit einen Brief an die Firma Beiersdorf. Da ging es um eine Katze, um meine Katze, um meine vermeintliche Perserkatze, die sich in Powerstrips wälzte und dadurch ein sehr gebrochenes Verhältnis zwischen uns herrschte. Dann hatten wir die Lesezeichenverwechslung mit den Damenbinden von Procter & Gamble. Und heute geht es um eine Fernsehzeitschrift, und zwar um die Super TV. Ich weiß gar nicht, ob die noch produziert wird. Das Schreiben ist vom 28. Dezember 98 an die TZV Thüringer Zeitschriftenverlag GmbH und Co. KG. Ja, und da hat mein Adlerauge mich auf etwas aufmerksam gemacht, was ich von der Zeitschrift erklärt haben wollte. Und das Schreiben ging wie folgt. Berlin, den 28. Dezember 1998. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Wolf. Ich wusste nicht genau, ob ich den Brief an BMW richte oder an die Kfz-Zulassungsstelle in München. Damit Sie sich jetzt nicht wundern, so wie ich es für einige Wochen tat, werde ich Ihnen den Sachverhalt, der mich ins Grübeln versetzte, schildern. Da ich ziemlich oft Fernsehen schaue, kaufe ich mir die unterschiedlichsten Fernsehzeitschriften. Dazu gehört auch die Super TV. Besonders interessant finde ich in Ihrer Zeitschrift den Autotest. Vor einiger Zeit stellten Sie in dieser Rubrik den BMW 318i vor, wenige Wochen später folgte der BMW 320d. Seltsamerweise waren die beiden abgebildeten Fahrzeuge scheinbar dieselben. Nicht nur Farbe und Aussehen, sogar das Nummernschild stimmte überein. Jetzt frage ich mich, hat die Münchner Kfz-Zulassungsstelle zwei Fahrzeuge mit demselben Nummernschild, in Klammern M-RU2134, zugelassen? Legal wäre das ja nicht. Oder ist der BMW 320d, der BMW 318i und die Palette des BMW-Angebotes ist doch nicht so groß, wie sie durch unterschiedliche Typenbezeichnungen scheint? Wenn ja, dann hätte Ihr Autotester Hans-Joachim Reeg ja zweimal das gleiche Auto getestet und verschieden bewertet, obwohl es sich ja um ein und dasselbe Fahrzeug handelt. Da ich die Kompetenz Ihres Testfahrers nicht in Frage stellen will, gehe ich davon aus, dass es sich doch um zwei unterschiedliche Wagen handelt, die aufgrund Ihres Aussehens versehentlich oder gerade deswegen mit demselben Kfz-Kennzeichen zugelassen sind. Ich bin völlig irritiert und weiß nun nicht, was ich nun glauben soll. Vielleicht versucht BMW ja auch auf diese Weise die Preise heimlich hochzuschrauben, denn der BMW 318i, der als erstes in ihrer Zeitschrift getestet wurde, kostet 45.400 D-Mark und unter dem Namen BMW 320d ist er jedoch 3.000 D-Mark teurer. Diese Preiserhöhung eines anscheinenden Ladenhüters wäre in meinen Augen schon fast kriminell. Das gleiche fiel mir übrigens auch schon vor längerer Zeit beim Super-TV-Autotest vom BMW 518i Touring und BMW 520i Touring auf. Kfz-Kennzeichen beides Mal MPL 8143. Leider weiß ich nicht, in welche Ausgaben die jeweiligen Fahrzeuge getestet wurden. Ich wäre Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie den Fall überprüfen würden und mir das Ergebnis Ihrer Recherche so bald wie möglich mitteilen könnten. In Hoffnung auf eine baldige Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist der Brief an die TZV Thüringer Zeitschriften Verlags GmbH und Co. KG. Und ob dieses Unternehmen auf diesen harten Vorwurf reagiert hat und wie, das erfahrt ihr in der 6. Ausgabe des Podcasten. Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.silfmedia.de/blog. Und die Musik wurde zur Verfügung gestellt von mivio.com. Wir hören uns dann demnächst wieder. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt zuzuhören. Und bis zum nächsten Podcasten. Macht keine Dummheiten. Tschüss.